Kim Jong-nam, Vorsitzender des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVRK, führte am 16. Juni in der Kongresshalle Mansudae in Pyongyang mit den bedeutenden Persönlichkeiten der ITF wie dem Präsidenten Lee Yong-sun und dem Vizepräsidenten Leung Wai-meng, die ihm einen Höflichkeitsbesuch abstatteten, ein Gespräch.